Dies ist ein Spiel aus Stimmen. Wovon handelt es? Wovon handelt die Welt? Die eine Frage ist die andere wert. Denn James Joyce' Ulysses ist ein Welttheater. Der riesige Roman, aus dem das Textbuch unseres Spiels gewonnen ist, setzt sich nichts Geringeres vor als dies. In einem winzigen, überscharfen Spiegel die Welt zu fangen, ihre Geschichte, ihre Mythen, ihre Grundfiguren. Die Ränder des Spiegels sind bemessen. Er fasst nicht mehr als 24 Stunden, nicht mehr als eine Stadt, Dublin. Durch diesen Rahmen zieht das Pandemonium, die Odyssee der Helden. In ihm werden wir ansichtig der ewigen Motive Vater und Sohn, Geburt und Tod, Treue und Verrat, Genie und Niedrigkeit, Lust und Zeugung, Größe und Untergang. Im Riesenkaleidoskop dieser Dichtung erscheint es leibhaftig oder im Traum, als Gegenwart oder Phantasmagorie, Zerrbild oder Halluzination. Die Bühne dieses modernen Welttheaters ist die Vorstellungskraft. Die Stimmen Blooms und Steffens, Mollys und Mulligans sind die Stimmen Jedermanns. Das mittelalterliche Mysterienspiel vom Jedermann kannte nicht Akt und Szene. Es war ein episches Theater avant la lettre, eingerichtet in Stationen wie ein Kreuzweg oder eine Reise durch Zeit und Raum. So ist auch unser Spiel gebaut. Nacht über Dublin. Ein irisches Pandemonium in 10 Stationen von James Joyce. Erste Station. Von den Türmen schlägt es 7 Uhr. Der Tag ist hell. Es ist der 16. Juni 1904. Vor den Toren der Stadt in einem alten Wachturm am Strand haben sich 2 junge Männer eingenistet. Stephen Dedalus, 24-jährig, feurigen Geistes, der sich als Hilfslehrer für Geschichte am Gymnasium durchbringt, und der Medizinstudent Buck Mulligan. Stephen hat sich von seinem Vater entfremdet und seine Mutter verloren. Beim Rasieren kommt es zwischen den Freunden zu einem Gespräch über den Tod der Mutter. Stephen Dedalus, komm rauf, du grässlicher Jesuit, ruft der dicke Buck Mulligan am oberen Ende der Treppe. Er trägt ein Rasierbecken, auf dem kreuzweise ein Spiegel und ein Rasiermesser liegen. Im milden Morgenwind bauscht sich leicht hinter ihm ein gelber, ungegürtelter Schlafrock. Er hebt das Becken in die Höhe und stimmt an. Introibo ad altare Dei. Lieber Gott, das Meer ist wirklich eine große Liebe, Mutter. Das rotzgrüne Meer. Das grotum zusammenziehende Meer. Epioina paponton. Ach, Daedalus, die Griechen. Die musst du kennenlernen durch mich. Im Original musst du sie lesen. Thalata, Thalata. Es ist unsere große liebe Mutter. Komm und sieh, unsere mächtige Mutter. Die Tante glaubt, dass du deine Mutter umbrachtest. Deshalb will sie nicht, dass ich mit dir verkehre. Irgendjemand brachte sie um. Verdammt nochmal, Steffen. Hättest auch niederknien können, als deine sterbende Mutter dich darum bat. Ich bin so hundeschneuzig wie du, aber der Gedanke, dass deine sterbende Mutter dich mit ihrem letzten Atemzug bittet, niederzuknien und für sie zu beten, und dass du das nicht tatest, in dir lebt irgendein Unheilvolles. Aber ein lieber Komödiant bist du, Steffen. Das muss man dir lassen. Ein allerliebster Komödiant. Ach, du armer Hundskadaver. Musst dir mal ein Hemd und ein paar Rotzfahnen schenken. Bist du mit der Buchse aus zweiter Hand zufrieden? Oh, passt einigermaßen. Ich habe eine feine mit einem haarfeinen Streifen drin. Grau. Stünde dir ganz famos. Spaß beiseite, Steffen. Siehst verdammt gut aus, wenn du gut angezogen bist. Danke. Wenn sie grau ist, kann ich sie nicht tragen. Kann sie nicht tragen. Etikette bleibt Etikette. Seine Mutter bringt er um, aber seine graue Hose kann er nicht tragen. Sorgfältig klappt er das Rasiermesser zu, betastet mit streichenden, fühlenden Fingerspitzen prüfend die glatte Haut. Steffen wendet den Blick vom Meer auf das dicke Gesicht mit den rauchblauen, beweglichen Augen. Mulligan schwingt den Spiegel im Halbkreis in der Luft, als wolle er das eben Gesagte hinausspiegeln in das Sonnenlicht, das jetzt über dem Meer leuchtet. Seine sich kräuselnden, rasierten Lippen lachen. und auch die Schneiden seiner weißen, schimmernden Zähne. Lachen schüttelt seinen ganzen, gut gebauten, starken Körper. Besieh dich mal, du grässlicher Barde. Ich habe diesen Spiegel im Zimmer der schälen Spritze geklaut. Für die ist er lange gut genug. Die Tante hält Malachis wegen immer hässliche Mädchen. Führe ihn nicht in Versuchung. Und sie heißt Ursula. Ach, dieser Spiegel, das ist ein Symbol der irischen Kunst. Der geborstene Spiegel eines Dienstmädchens. Die Wut Kalibans, als er sein Gesicht im Spiegel nicht sah. Wenn Oscar Wilde noch lebte und dich sehen könnte. Schmeiß den Spiegel weg, mein Alter. Es ist nicht nett, dich so anzuöden, Steffen, was? Der Himmel weiß, dass du mehr Krebs hast als sie alle zusammen. Ich bin der Einzige, der wirklich weiß, was du bist. Warum vertraust du mir nicht mehr? Was hast du gegen mich? Willst du es also wissen? Ja, was ist es? Ich weiß von nichts. Erinnerst du dich des Tages, als ich dich nach dem Tod meiner Mutter zum ersten Mal wieder besuchte? Was? Wo? Ich erinnere mich an nichts. Ich erinnere mich nur an Ideen und Eindrücke. Na, was denn, was denn? Um Himmels Willen, was passierte denn? Du machtest gerade Tee und ich ging über den Treppenabsatz, um mir heißes Wasser zu holen. Deine Mutter kam mit irgendwelchem Besuch aus dem Wohnzimmer. Sie fragte dich, wer in deinem Zimmer wäre. Ja? Und was sagte ich? Ich weiß es nicht mehr. Du sagtest, ah, es ist nur Daedalus, dessen Mutter biestig verreckt ist. Habe ich das gesagt? Ja. Was ist denn dabei? Und was ist denn der Tod? Der deiner Mutter oder deiner oder meiner? Du sahst nur deine Mutter sterben. Ich sehe sie jeden Tag abkratzen und wie man im Seziersaal im Gedärm rumschneidet. Es ist eine Biesterei, weiter nichts. Einfach nicht der Rede wert. Als deine Mutter dich darum bat, wolltest du an ihrem Sterbebett nicht niederknien und für sie beten. Warum? Weil du innerlich ein verdammter Jesuit bist. Ihren letzten Wunsch im Sterben hast du nicht erfüllt. Und doch bist du mir böse, weil ich dich flenne wie ein x-beliebiger Leichenbitter. Toll. Ist schon möglich, dass ich das gesagt habe. Aber ich wollte damit das Andenken deiner Mutter nicht beleidigen. Ich meine auch nicht die Beleidigung meiner Mutter. Was denn? Die Beleidigung, die du mir zufügtest. Du bist ein ganz unmöglicher Mensch. Mulligan, bist du oben? Ich komme. Grüble nicht den ganzen Tag darüber. Ich bin inkonsequent. Lass das Mürrische brüten. Ich bin gleich wieder da. Nun wende dich nicht länger ab und brüte nicht länger über der Liebe bitteres Geheimnis. Denn Fergus lenkt die ehernen Wagen. Fergus Gesang. Ich sang ihn oben im Haus meiner Mutter, hielt die langen dunklen Akkorde. Ihre Tür stand offen, sie wollte meine Musik hören. Stumm vor Angst und Mitleid trat ich an ihr Bett. Wegen dieser Worte, Steffen. Der Liebe bitteres Geheimnis. Im Traum war sie still zu mir gekommen. Ihre glasigen Augen starrten aus der Tiefe des Todes, meine Seele zu erschüttern und zu beugen. Auf mich allein. Die Geisterkerze, die ihrem Todeskampf leuchtete. Geisterhaftes Licht auf dem gequälten Gesicht. Ihr heiserer, lauter Atem, der so schauerlich rasselte. Während alle auf den Knien lagen und beteten. Ihre auf mich gerichteten Augen wollten mich niederzwingen. Nein, Mutter, lass mich in Ruhe und lass mich leben. Steffen Daedalus, ahoi! Ernst gesprochen, Daedalus, ich bin abgebrannt. Nun mal schnell in die Penne und Geld geholt. Heute müssen die Barden saufen und sich amüsieren. Irland erwartet, dass heute jeder seine Pflicht tut. Sei lieb und komm herunter. Das Frühstück ist fertig. Waldschatten fluten still vorbei durch den Morgenfrieden, vom Treppenkopf seewärts. Dicht am Strande und weiter draußen weist sich der Wasserspiegel, gespornt von leicht geschuhten, eilenden Füßen, weiße Brust der trüben See, aneinander emporrankende Klänge, eine Hand, die die Harfensaiten zupft, die ihre rankenden Akkorde ineinander verschlingen, eng verbundene, wogenweiße Worte, schimmern auf der düstern Flut. Zweite Station. Es ist 11 Uhr vormittags. Im Zentrum von Dublin versammelt sich ein Rudel feierlich gekleideter Herren um ein paar Kutschen. Einer davon ist Simon Daedalus, Steffens Vater. Neben ihm nimmt sein Freund Martin Cunningham Platz. Als letzter steigt Leopold Bloom ein, der eigentliche Held der Dubliner Odyssee. Fremdling, Außenseiter, nicht ihre. Von Beruf Annoncenakquisiteur bei einer Dubliner Zeitung. Unter den korrekten Zylinderhüten brodelt schwarzer Humor. Am hellen Vormittag rollen die Kutschen dem Hades zu. Die Szene zeigt einen irischen Leichenzug. Als erster schiebt Martin Cunningham seinen Kopf mit dem Zylinder in den quietschenden Wagen, kommt dann geschickt hinterher und setzt sich. Los, Simon. Nach Ihnen, Herr Dedalus. Danke. Sind wir jetzt alle drin? Na los, Blum. Blum steigt ein. Er streckt einen Arm durch den Armhalter und blickt ernst durch das offene Wagenfenster auf die heruntergelassenen Vorhänge in der Straße. Einer beiseite geschoben. Eine alte Frau guckt, Nase gegen die Scheibe weiß geplattet. Dankt ihrem Stern, dass sie noch nicht an der Reihe ist. Für Leichen haben die Leute ein ganz ungewöhnliches Interesse. Alle warten. Dann hört man, wie sich vorne Räder drehen. Dann näher, dann Pferdehufe, ein Gerüttel. Quietschend und schwankend setzt sich ihr Wagen in Bewegung. Wie fährt ihr uns denn? Irish Town, Rings End, Brunswick Street. Eine Weile beobachten sie durch ihre Fenster, wie Passanten Mütze und Hüte abnehmen. Ehrfurcht. Gerade ging ihr Sohn und Erbe vorbei, Dedalus. Wo ist er? Oh, schon vorbei. War dieser Kaffer Mulligan bei ihm? Nein, er war allein. Er ist wirklich unter die Räuber geraten. Dieser Mulligan ist in jeder Beziehung ein ganz gemeiner, hartgesottener Halunke. Sein Name stinkt durch ganz Dublin. Aber mit Gottes und seiner gebenedeiten Mutter Hilfe will ich in den nächsten Tagen einen Brief an seine Mutter oder Tante oder weiß der Teufel, wer sie ist, schreiben, dass die Augen nur so aufreißt. Der will ich's doch mal stecken, das könnt ihr mir glauben. Ihr Bastard von Neffe soll mir meinen Sohn denn doch nicht ruinieren. Dieser Daedalus ist ganz vernarrt an seinen Sohn. Er hat recht, kann man weitergeben. Wäre unser kleiner Rudi nicht gestorben, sehe ihn aufwachsen, höre seine Stimme im Hause. Geht in Itentracht neben Molly, mein Sohn, mir aus dem Gesicht geschnitten. Wäre ein seltsames Gefühl von mir, der reinste Zufall. Muss damals morgens in Raymond Terrace gewesen sein, als sie am Fenster stand und die beiden Hunde in der Nähe der Mauer dabei beobachtete, die gerade beim Hört auf Böses zu tun waren. Und der grinsende Wachtmeister. Sie hatte den cremefarbenen Morgenrock an mit dem Riss, den sie nie flickte. Komm, Polly, wir wollen mal. Lieber Gott, ich kann's nicht mehr aushalten. Das ist der Anfang des Lebens. Wurde dann dick, musste das Dresden-Konzert absagen. Mein Sohn in ihr. Ich hätte ihn im Leben voranhelfen können, ganz gewiss. Ihn unabhängig machen können. Auch Deutsch lernen lassen. Kommen wir zu spät? 10 Minuten. Es gibt anderes Wetter. Schauen Sie den Himmel an. Genauso unzuverlässig wie der Hintern eines Kindes. Hallo, wie geht's? Er sieht uns nicht. Doch, wie geht's? Wer? Blazes Ball. Er lüftet seine Perücke. Gerade dachte ich an ihn. Der weiß schon, wo was zu holen ist. Ich höre, dass er augenblicklich eine Konzerttournee in der Norden arrangiert. Ja, wirklich? Oder nicht? Wer? Blazes Brüllen. Ach ja, ja, das stimmt. Ja, eine Art Sommertournee wie Ferien. Ihre Frau ist der ganz besonders helle Star dabei, nicht wahr, Blum? Meine Frau? Ja, ja, ja, Molly wird singen. Ich glaube auch, es wird ein Erfolg. Er versteht was von Organisieren. Ausgezeichnet. Sieh da, nun wird mir alles klar wie dicke Kloßbrühe. Blazy spielt die erste Flöte, Konzerttournee. Sohn des schmierigen Dan, des Betrügers. Ah, der wird's ja schon organisieren, verlass dich drauf. Unter uns, mein Ludwig. Weiße Pferde mit weißen Pferdebüschen am Stirngeschirr kommen im Galopp um die Rotunda-Ecke. Ein Kindersarg flitzt vorbei. Rinn mit ihm ins Loch. Eine Trauerkutsche. Schwarz für die Verheirateten, scheckig für die Junggesellen, dunkelbraun für ledige Frauen. Traurig, so ein Kindersarg. Eines Zwergengesicht, blassrot und runzelig wie das des kleinen Rudi. Zwergenkörper so zerbrechlich in einer weiß ausgeschlagenen Spanschachtel. Begräbnis zahlt der Begräbnisverein. Unser kleiner Schelm, Baby. Bedeutet nichts. Irrtum der Natur. Ist es gesund, kommt's von der Mutter, wenn nicht vom Mann. Das nächste Mal geht's hoffentlich besser. Armes kleines Wesen. Hat's schon überstanden. Was ist denn schon wieder los? Es geht überhaupt nicht vorwärts. Primitive Einrichtung, so ein Leichenzug. Ich habe schon oft gedacht, man sollte städtische Beerdigungstrams einrichten, wie in Mailand. Die Linie geht bis an die Tore des Kirchhofs. Hat besondere Wagen, Leichenwagen, Trauerwagen und so weiter. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, wäre verdammt herrlich. Pullman-Car und Salonspeisewagen. Ja, nette Aussicht. Ja, wieso? Wäre doch feiner, als zu zwei und zwei hinterher zu rennen. Ja, ist was Wahres dran. Und es blieben auch Szenen erspart, wie damals, als der Leichenwagen bei Dante umschlug und der Sarg auf die Straße rollte. Ach, das war entsetzlich. Und die Leiche rollte auf die Straße. Fürchterlich. An einem nebligen Abend, erzählt man sich, kamen zwei Bezechte hierher und wollten das Grab eines ihrer Freunde besuchen. Sie fragten nach Malkey aus Kump und man sagte ihnen, wo er begraben lag. Lange irrten sie im Nebel umher, bis sie schließlich das Grab fanden. Einer der Bezechten buchstabierte den Namen. Terence Mulcahy. Der andere Bezechte blinzelte hinauf zu einer Statue unseres Heilands, die die Witwe hatte aufs Grab setzen lassen. Und als er die heilige Gestalt angestiert hatte, sagte er, »Aber auch keine kleinste Spur von Ähnlichkeit. Das ist doch mein Leben nicht Mulcahy. Kannst du sagen, was du willst?« Die hohen Gitter des Prospekts rieseln an ihrem Blick vorüber. Dunkle Pappeln, seltene weiße Gestalten. Gestalten häufiger, weiße Gestalten dicht gedrängt zwischen den Bäumen, weiße Gestalten und Torsen strömen stumm vorbei, leere Gebärden in die Luft formend. Die Felge schrammt gegen den Bordstein, Halt. Martin Cunningham streckt den Arm raus, dreht den Griff, schiebt die Türe mit dem Knie auf, er steigt aus. Blum und Daedalus folgen. Der Sarg war vor uns hier, wenn er auch tot ist. Dritte Station. 11 Uhr abends. Dublin zeigt seine Nachtseite. Liturgische Gesänge gröhlend betritt Stephen Daedalus mit seinem Kumpan die dunklen Gassen. Seine philosophischen Brocken kontrastieren seltsam mit den Stimmen der Huren und ihrer Kundschaft. Die Szene ist Mabbott Street, der Eingang in die Nachtstadt. Umsteigen nach Puff. Los, ihr weinsaufenden, ginverschlingenden, versoffenen Brüder. Los, ihr auf den Hund gekommenen, stiernackigen, finsterzeugenden, schweinsrüsseligen, haselnusshirnigen, wieseläugigen Quadratschieber, Falschalarmschlager und Schmuggelbrüder. Los, ihr dreimal abgebrühte Niedertracht. Vor der Mabbott Street liegt eine ungepflasterte Straßenbahnausweiche mit skelettartigen Gleisen. Rote und grüne Irrlichter, Gefahrsignale. Reihen baufälliger Häuser mit weit geöffneten Türen. Seltene Laternen mit schwachem regenbogenfarbigem Lichtkranz. Um Rabaiotis haltende Eisgondel zanken sich verkrüppelte Männer und Frauen. Sie greifen gierig nach den Waffeln, zwischen die Klumpen von Kohle und Kupferschnee gepresst sind. Sie lutschen dran, gehen langsam auseinander. Kinder. Der hochgereckte Schwanenhals der Gondel arbeitet sich durch die Finsternis, weiß und blau im Schein einer Laterne. Pfiffe rufen und antworten. Wart, Liebster, ich bin gleich bei dir. Hinterm Stall. Ein taubstummer Idiot mit Glotzaugen und formlosem Seibermund zuckt vorbei. Er hat den Veitstanz. Eine Kette von Kinderhänden hält ihn gefangen. Endlich lassen sie ihn frei. Zuckend geht er weiter. Eine zwerghafte Frau schaukelt auf einem Seil, das zwischen den Gittern gespannt ist und zählt dabei. Eine Gestalt mit Arm vor Gesicht und Hut ins Gesicht gezogen liegt gegen einen Müllkasten, bewegt sich, stöhnt, knirscht knurrend mit den Zähnen und schnarcht weiter. Auf einer Treppenstufe bückt sich ein Zwerg, der in einem Kehrichthaufen herumsucht, will einen Sack mit Lumpen und Knochen auf die Schulter laden. Ein altes Weib, das in der Nähe steht und eine rauchende Öllampe hält, rammt eine letzte Flasche in den Sack. Er hebt seine Beute, zieht seine Schirmmütze übers Ohr und humpelt dann stumm davon. Das alte Weib geht in ihre Bude zurück und schwingt die Lampe. Ein krummbeiniges Kind, das auf der Treppenstufe hockt und einen Papierfederball in der Hand hat, kriecht eilig seitwärts hinter ihr her, fasst ihren Rock, richtet sich auf. Ein betrunkener Kanalarbeiter fasst mit beiden Händen das Gitter eines Kellereingangs. Er torkelt schwer. An einer Ecke erscheinen groß zwei Nachtwächter in weiten Capes. Die Hände ruhen auf der Knüppeltasche. Eine Schüssel wird zerbrochen. Eine Frau schreit, ein Kind heult. Männerflüche brüllen, knurren, verstummen. Gestalten gehen, lungern herum, gucken aus Löchern. In einem Zimmer, in dem eine Kerze brennt, die in einen Flaschenhals gesteckt ist, laust ein schmieriges Weib, ein skrofulöses Kind. Alles Unglück über euch, Drecksärsche. Hoch das Mädchen, hoch das Bein. Zwei Soldaten drehen sich um und erwidern. Ihre Waffenröcke im Lampenlicht blutrot. Sie haben schwarze, tellerartige Mützen auf dem kupferfarbenen, kurzgeschnittenen Haar. Stefan Daedalus und Lynch gehen durch das Gedränge dicht an den Rotröcken vorbei. Wie die Aquam Egrediente. Platz für den Pfaffen. Jeder Pfaffe. De templo a letere dextro. Halleluja. Aus einem Torweg springen die hungrigen Hauer einer alten Kupplerin hervor. Hey, holla, kommt mal her, muss euch was sagen. Frische Jungfern drin. Hä? Et omnes ad quos pervenit aquaista. Trinity-Mediziner, kein Penny in der Tasche. Salvi facti sunt. Er macht wieder fantastische Bewegungen mit seinem Stock, zerschlägt das Lampenbild, zerschmettert Licht über der Welt. Ein flinker weißer Spaniel, der auf der Suche ist, schleicht knurrend hinter ihm her. Lynch verjagt ihn mit einem Fußtritt. So das? So das, Gäste. Nicht Musik, nicht Duft. Eine allgemeine Sprache würde die feurige Zunge, die nicht den laischen Sinn, sondern die erste Entelechie, den strukturalen Rhythmus sichtbar machen. Metaphysik der Mecklenburg Street. Wir haben den von einer widerspenstigen gerittenen Shakespeare und den von einer Henne beherrschten Sokrates. Selbst der allweise Stagrit wurde geschlagen, gesattelt und gezäumt und ein lustiges Weib ritt auf ihn. Jedoch, wer braucht zwei Bewegungen, um einen Laib Brot und den Krug zu illustrieren? Diese Bewegung illustriert den Laib und den Krug, Brot und Wein bei Omar. Halte meinen Stock. Der Teufel hole dich mit deinem blöden Stock. Wohin gehen wir denn? Geiler Lux, zu der Belle Dame sans merci. Ab deren Quelle tificat Juventute meam. Vierte Station. Auch Leopold Bloom betritt die Nachtstadt, Dublins Unterwelt. In einem Anfall von Schwindel und Müdigkeit erscheint ihm Molly, seine Frau, die Sängerin. In seiner Halluzination erklärt er ihr, was man unter Seelenwanderung versteht. Flussnebelschlangen kriechen langsam heran. Aus Abflüssen, Spalten, Senkgruben, Müllgruben steigen überall stagnierende Dämpfe auf. Jenseits der Schienen erscheint keuchend rot im Gesicht Blum. Der liebeverlassene, sehnsuchtsverlorene, kummerfahle Blum. Der pustende Poldi. In jeder Hand hält er ein Paket. Das eine enthält ein lauwarmes Schweinspfötchen, das andere ein kaltes, mit Pfeffer bestreutes Schafsbein. Er keucht, als er wieder aufrecht steht. Seitenstiche. Warum lief ich auch so? Ich muss schon sagen, ich würde an Ihrer Stelle diesem lustigen Zechbruder, der das lustige Element vertritt, diesem Dr. Mulligan, weder als Führer noch Philosoph oder Freund trauen. Junge Leute, besonders wenn sie sich das Trinken angewöhnt haben, besonders unter dem Einfluss von Alkohol, sollten vor ihm auf der Hut sein. Das sind die Gefahren der Nachtstadt. Schlecht beleumdete Weiber. Sowas wäre kaum einmal entschuldbar, aber nicht als Gewohnheit. Denn das alles wäre die reinste Todesfalle für so junge Leute wie Stephen Daedalus. Was ist das? Blitzer? Scheinwerfer? Aurora Borealis? Oder eine Stahlgießerei? Ah, die Feuerwehr natürlich. Im Süden, irgendwo. Wir sind sicher. London brennt, Feuer, Feuer. Durch den steigenden Nebel kommt ein drachenhafter Sandstreuer auf ihn zugekrochen. Die große rote Vorderlaterne blinzelt. Hey, du Hosenscheißer, gehst wohl aufs Ganze? Der unverschämte Wagenführer sollte ihn anzeigen, kein Übergang. Ist noch einmal gut gegangen. Die Seitenstiche sind aber weg. Muss wieder meine Übungen machen, nieder auf die Hände. Auch gegen Straßenunfall versichern. Liederliche Häuser. Mag der Himmel wissen, wohin sie gegangen sind. Betrunkene kommen noch mal so schnell voran. Warum laufe ich eigentlich hinter Stephen Daedalus her? Nun, er ist der Beste von der ganzen Bande. Bisschen leicht im Kopf. Monatliche oder Wirkung des anderen? Gehirnnebeli, Überanstrengung, das müde Gefühl. Ich kann jetzt nicht mehr. Au! Blum schließt seine Augen, murmelt und beginnt mit geschlossenen Augen seine Pakete in seinen vollen Taschen unterzubringen. Gibt das auf, brummt. Ganz deutlich erscheint ihm im Dunkeln Molly, seine Frau. Molly. Ja, Molly, was willst du? Koch die Teekanne aus, Polly. Kocht schon. Leichter Dampf aus der Tülle. Blum kocht die Teekanne aus, spült sie aus und tut 4 Löffel Tee hinein, neigt den Kessel dann, lässt Wasser hineinfließen. Er stupst die Tür mit dem Knie auf, bringt das Tablett herein und stellt es auf den Stuhl am oberen Ende des Bettes. Das hat aber lange gedauert. Als sie sich plötzlich aufrichtet, klingeln die Messingteile. Mit einem Ellbogen stützt sich Molly auf das Kissen. Er sieht ruhig herab auf ihre Masse und zwischen ihre großen weichen Peppen, die in ihrem Nachthemd wie Ziegenäuter zur Seite hängen. Die Wärme ihres liegenden Körpers strömt in die Luft und mischt sich mit dem Duft des Tees, den sie eingießt. Ihre vollen trinkenden Lippen lächeln. Weihrauch riecht am nächsten Tag ziemlich schal, wie faules Blumenwasser. Soll ich nicht das Fenster ein wenig öffnen? Nein. Nein. Wo ist denn mein Buch? Ist sicher runtergefallen. Hier, hab schon. Zeig mal her. Ich habe ein Zeichen reingelegt. Da ist ein Wort, nach dem ich dich fragen wollte. Hier. Metim, was? Was heißt das? Metempsychose. Ja, was ist denn das für ein Kerl? Metempsychose, das ist griechisch, aus dem Griechischen. Es bedeutet Seelenwanderung. Oh, Hagelschlag. Erklär mir das mal einfacher. Viele Menschen glauben, dass wir nach dem Tode in einem anderen Körper als dem, in dem wir vorher lebten, weiterleben. Die alten Griechen glaubten, man könnte zum Beispiel in ein Tier, in einen Baum verwandelt werden. Von wem war der Brief? Oh, von Boylan. Er bringt mir das Programm. Was sollst du singen? La Cidade mit G.C. Coyle und Love's Old Sweet Song. Oh, ich könnte ihn nicht. Ich meine, als Ihr Geschäftsmanager, Frau Marion, wenn Sie... Oh, Poldi, Poldi, du bist ein armer alter Gnadje. Geh und besieh dir das Leben, besieh dir die weite Welt. Ich wollte gerade das Toilettwasser, weißes Wachs mit Orangenblütenwasser holen. Donnerstag schließt der Laden früh. Poldi? Ja, gnädige Frau. Ti trema un poco il cuore... Und sie schlendert verächtlich fort, plump wie eine genudelte Kröpfertaube, summt das Duett aus Don Juan. Fünfte Station. Blum wandert weiter durch die Nachtstadt. Es begegnet ihm ein unverhofftes Wiedersehen. Eine Kupplerin fasst Blum am Ärmel. Die Borsten ihrer Kinnwarze glitzern. 10 Schilling eine Jungfrau. Frische Ware, noch nie berührt. 15. Ist keiner drin, nur ihr alter Vater, der Sternhagel voll. In den Puffs bekommen sie keine Jungfrau. 10 Schilling. Nur warten Sie nicht so lange, bis die Sitte kommt. 67 ist ein Sauhund. Frau Breen, in einem Friesherrenmantel mit losen Balktaschen, steht auf dem Fahrweg. Ihre Schelmenaugen weit geöffnet. Sie lächelt mit all ihren pflanzenfressenden Raffzähnen. Gnädige Frau. Herr Blum, Sie hier in diesem Sündenpfuhl. Da habe ich Sie ja mal erwischt, loser Vogel. Oh, Josie Breen. Meine Namen nicht so laut. Was glauben Sie denn von mir? Verraten Sie mich nicht, Wände haben Ohren. Oh. Wie geht es Ihnen? Wie lange habe ich Sie nicht? Sie sehen herrlich aus, aber tipptopp. Herrliches Wetter haben wir jetzt. Ist der kürzeste Weg nach Hause. Interessantes Viertel. Rettung gefallener Weiber, Magdalenenheim. Ich bin der Sekretär. Nun aber keine Kohlerei. Ich kenne jemanden, der das nicht gern hätte. Warten Sie nur, bis ich Molly treffe. Nun mal raus mit der Wahrheit. Sonst geht's Ihnen schlecht. Sie sagte oft, sie möchte das gerne mal sehen. Besuch in verrufenen Stadtvierteln. Das Exotische, verstehen Sie? Ein wenig frivol. Sollen wir, wenn es Ihnen passt? Darf ich Sie für den Bruchteil einer Sekunde umarmen? Ah, Sie geiler Bock. Sollten Sie sich nur mal sehen. In Erinnerung an alte Zeiten. Ich meine eine Partie Carré, mal was anderes. So ein bisschen gemischte Ehe zwischen unseren diesbezüglichen. Sie wissen, dass ich immer etwas für Sie übrig hatte. Und dabei sehen Sie so fromm aus. Zum Totlachen. Was verbergen Sie hinter Ihrem Rücken? Sagen Sie es mir. Seien Sie ganz lieb. Was ist in dem Paket? Koscher, einen Happen fürs Abendbrot. Ohne Fleischkonserven im Haus kein Paradies auf Erden. Ganz ausgezeichnete Schweinspfötchen. Fühlen Sie doch mal. Sie humbugen und verkohlen einen immer mit Ihren Lügengeschichten. Ich möchte Ihnen ein Geheimnis erzählen, nämlich wie ich hierher kam. Oh, ja. Aber Sie dürfen es nicht weiter erzählen. Auch nicht Molly. Ich habe einen ganz besonderen Grund. Oh, ich verrate es ganz bestimmt nicht. Erinnern Sie sich noch der Zeit, es sind schon viele, viele Jahre her, als wir zusammen auf das Ferryhaus rennen. Das war's doch, ging? Das war Leopardstown. Ja, meinte ich auch, Leopardstown. Und Molly lachte, weil Rogers ein Haar nachmachte, als wir an einem Bauernhaus vorbeikamen. Ja. Und Sie fragten mich, ob ich je hörte oder las oder erfuhr oder ob es mir je begegnete. Ja. Sechste Station. Auf seiner Irrfahrt durch das irische Purgatorium wird Blum wegen Verunreinigung städtischer Bürgersteige und Bruch des Eheversprechens verhaftet. Im Kreuzverhör begegnen ihm die geträumten Figuren der Vergangenheit. Ein boshafter Literat, eine rachsüchtige Scheuermagd, drei Damen aus der besten Gesellschaft. Die Phantasmagorie endet mit Blums Verurteilung, Hinrichtung und Himmelfahrt. Komm doch rein, du dummer Kerl. Was macht der Mittelbein? Ist ein Riemen bei dir? Na komm her, ich will ihn dir schon streichen. Blum drängt sich durch ihren Sumpf in der Richtung auf die erleuchtete Straße drüben. Durch aufgeblähten Fenstervorhang streckt ein Grammophon den zerbeulten Messinghosen. Im Dunkel zankt eine Schnapswirtin ohne Konzession mit einem Kanalarbeiter und zwei Rotröcken. Mein Rückgrat ist ein bisschen lahm. Weitergehen oder umkehren? Und das Fleisch? Iss es und du wirst Schwein. Ich bin zu blöde, Geldverschwendung. Ein Schilling und 8 Pence zu viel. Der Teckel berührt mit der kalten, schnüffelnden Schnauze seine Hand und wedelt mit dem Schwanze. Der Wolfshund legt sich auf den Rücken, zappelt krankhaft, windet sich obszön mit bittenden Pfoten. Seine lange schwarze Zunge hängt ihm dabei aus dem Halse. Mit Bedauern lässt Blum eingewickeltes Schweinspfötchen und Schafsbein fallen. Zwei Polizisten in Regencapes kommen heran, still, wachsam. Sie sprechen leise miteinander. Blum, von Blum. Für Blum. Blum! Sie sind auf frischer Tat ertappt, Verunreinigung verboten. Ich tue anderen Gutes. Der Freund des Menschen, durch Güte erzogen. Los, Name und Adresse. Habe ich für den Augenblick vergessen. Ach ja, Dr. Blum, Leopold, Zahnarzt. Sie haben doch von Blum Pascha gehört. Gehört halb Österreich, Ägypten, Vetter. Eine verschleierte Gestalt erscheint. Ein karminrotes Halfter um den Hals. Leopold! Leopold! Ach du... Lionel, du Verlogener! Gib mir meine Ehre wieder! Kommen Sie mit auf die Wache! Gib mir meine Ehre wieder! Nein, sehr zu verehrender Meister! Gib mir Priester meine der Venus. Ehre wieder! Irrtum in der Identitätsfeststellung! Bruch des Eheversprechens. Ich heiße in Wirklichkeit Peggy Griffin. Er schrieb mir, er wäre unglücklich. Sie ist betrogen. Ich sag's meinem Bruder, dem Stürmer vom Beck, die Fußballclub. Der soll's dir schon geben, du herzloser Kurschneider, du. Das war nicht unbedingt. Sie sollten sich denn doch wirklich schämen. Meine Herren Geschworenen, lassen Sie mich eine Erklärung abgeben. Alles Stutengequatsch. Ich bin ein missverstandener Mann. Ich soll der Sündenbock sein. Ich bin ein anständiger Mann. Bin verheiratet. Fleckenlos ist mein Ruf. Meine Frau Ich bin die Tochter eines sehr bekannten Kommandeurs. Eines tapferen, aufrechten Mannes, wie heißt er noch, Generalmajor Brian Tweedy, einer von Britanniens Kämpfern, die uns unsere Schlachten gewinnen halfen. Regiment? Die Royal Dublins, Jungens, das Salz der Erde, in der ganzen Welt berühmt. Mein alter Vater war auch Friedensrichter. Ich bin genauso strammer Anhänger der Briten wie Sie, Herr. Ich kämpfe unter der Fahne für König und Vaterland. In dem geistesabwesenden Krieg unter General Gough und wurde im Tagesbericht erwähnt. Ich tat alles, was ein Weißer tun konnte. Stand oder Gewerbe? Nun, ich arbeite literarisch, Dichter, Journalist. Wir bringen gerade eine Reihe von Preisgeschichten heraus, deren Erfinder ich bin. Etwas ganz Neues. Philipp Beaufoy erscheint mit blassem Gesicht im Zeugenstand. In tadellosem Morningdress, aus der äußeren Brusttasche der Jacke guckt der Zipfel eines Taschentuches, lavendelfarbene Hose mit Bügelfalte und Lackschuhe. Er trägt eine große Mappe mit der Aufschrift Matchems Meisterstreiche. Nein, Sie sind nicht der Erfinder und so viel ich weiß auch niemals gewesen. Ich weiß jedenfalls nichts davon. Ein Plagiator, ein glatzüngiger Kriecher in der Maske eines Literaten. Es ist durchaus klar, dass er mit der allergrößten Gemeinheit aus einigen meiner bestverkäuflichen Bücher einfach abgeschrieben hat. Wirklich herrliche Sachen, wahre Edelsteine. Die Liebesepisoden darin sind unter jedem Verdacht erhaben. Wir sind ganz gewaltig schlecht bei Kasse wegen dieses Pressefritzen, dieser Dole von Reims, der nicht einmal eine Universität besucht hat. Universität des Lebens. Schlechte Kunst. Wir haben hier schlagende Beweise, das Corpus Delicti, Herr Präsident. Eine Probe aus meinem reiferen Werk, die durch den Stempel dieses Schweins verschandelt wurde. Übertrieben! Sie gemeiner Kaffer. Betrachten Sie nur das Privatleben dieses Mannes. Führt das reinste Vierfachleben. Draußen sanft wie ein Engel, im Hause der reinste Teufel. Darf in Gegenwart von Damen seinen Namen nicht nennen, der schlimmste Halunke unseres Jahrhunderts. Und er, ein Junggeselle wie... Die Verhandlung gegen Leopold Blum ist eröffnet. Ruft das Weib Driscoll. Mary Driscoll, Scheuermarkt. Mary Driscoll, verlatschtes Dienstmädchen, tritt vor. Sie hat einen Eimer am Haken ihres Armes und eine Scheuerbürste in der Hand. Noch eine. Gehören Sie zu der unglücklichen Klasse? Ich bin nicht so eine Schlechte. Ich bin ein anständiges Mädchen und ich war 4 Monate in meiner letzten Stellung. Ha, ich war in einer Stellung. 6 Pfund im Jahr mit Aussicht auf jeden Freitag Ausgang und ich musste fort wegen seiner Zicken. Wessen beschuldigen Sie ihn? Ach, er machte mir einen gewissen Vorschlag. Ich behandelte Sie... Aber ich halte was auf mich, auch wenn ich arm bin. Ich behandelte Sie freundlich. Ich habe Ihnen doch allerlei geschenkt. Schöne grüne Strumpfbänder, die eigentlich viel zu fein für Sie waren. Unvorsichtigerweise nahm ich Ihre Partei, als man Sie der Unehrlichkeit bezichtete. Ich hab... Alles hat seine goldene Mitte. Nur ehrliches Spiel. So wahr im Himmel diese Nacht auf mich herniedersieht. Ich habe die Austern nicht angerührt. Nun zur Sache. Was ereignete sich dann? Er überraschte mich unten, euer Gnaden, als die Frau eines Morgens einkaufen gegangen war. Er wollte von mir eine Sicherheitsnadel. Er hielt mich fest und zum Schluss hatte ich an 4 Stellen blaue Flecken. Machte sich auch 2-mal an meinen Röcken zu schaffen. Sie wehrte sich und griff mich an. Ich hatte mehr Respekt vor der Scheuerbürste, ja wahrhaftig. Und schimpfte ihn ordentlich aus, Herr Präsident. Und er sagte, sag's nur nicht weiter. Ruhe im Saal! Der Angeklagte will uns jetzt allerlei vorlügen. Blum, der auf nicht schuldig plädiert, hält eine voll erblühte Wasserlilie und fängt eine lange, unverständliche Rede an. Sie würden hören, was der Anwalt in seiner ergreifenden Rede an die Geschworenen zu sagen hätte. Mit ihm wäre es vorbei, aber wenn er auch sozusagen als schwarzes Schaf gebrandmarkt sei, so beabsichtige er doch, sich zu bessern und die Erinnerung an die Vergangenheit in rein geschwisterlicher Weise wieder gut zu machen und zur Natur zurückzukehren wie ein treues Haustier. Ein 7-Monats-Kind wäre er gewesen, sorgfältig wäre er aufgezogen und von einer alten, bettlägerigen Verwandten erzogen. Löst ihm mal die Quasselstrippe. Du musst es raus, Mensch. Spuck stückweise aus. Aber, meine Herren, hier ist doch nicht der Ort, sich in ungehöriger Weise auf Kosten eines irrenden Sterblichen, der durch Trunk maskiert ist, zu amüsieren. Wir sind nicht in einem Biergarten oder bei einem Studentenulk. Auch ist dies keine Justizkomödie. Aber. Prima facie. Ich behaupte also, dass von einem Versuch Befriedigung geschlechtlicher Gelüste keine Rede sein kann. Oh, na. Intimes ist nicht passiert. Und die Beleidigung, über die Driscoll hier beklagt, dass man ihrer Tugend zu Leibe wollte, wurde nicht wiederholt. Die junge Person wurde von dem Beklagten behandelt, als wäre sie seine eigene Tochter. Mein Klient, ein von Natur schüchterner Mann, wäre der Letzte auf Erden, der etwas Unehrenhaftes täte. Etwas, wogegen beleidigter Anstand Einwendungen machen könnte. Oder der einen Stein würfe auf ein Mädchen, das vom Wege abirrte, als irgendein Tropf, der für ihren Zustand verantwortlich ist, an ihr seine Lüste kühlte. Er will nur seinen geraden Weg gehen. Ich halte ihn für den weisesten Menschen, den ich kenne. Also zeigen Sie angebrachte Großmut. Einen Penny fürs Pfund. Entschuldigen Sie, ich leide an einer starken Erkältung, habe eben erst eine Krankheit überstanden. Nur einige wohlgewählte Worte. Wenn das Engelsbuch geöffnet wird, wenn etwas von dem, was der sinnende Busen über Seelenverklärtes und Seelenverklärendes ins Leben gerufen hat, zu leben verdient hat, dann sage ich, gewähren Sie dem Gefangenen in der Anklagebank die geheiligte Wohltat des Zweifels. Blum erscheint jetzt in höfischer Tracht. Kann allerbeste Referenzen aufgeben. Ich habe mich in dem bezaubernden Kreise der Höchsten bewegt. Ich sprach heute Nachmittag noch im Palais des Vizekönigs mit meinen alten Freunden, Sir Robert und Lady Ball, königliche Astronomen beim Levé. Sir Bob, sagte ich. Verhaften Sie ihn, Wachtmeister! In ausgeschnittener, opalfarbener Balltoilette, elfenbeinfarbene Handschuhe bis an den Ellbogen, trägt einen mit Zobel besetzten, ziegelroten, gesteppten Dolman, Kamm mit Brillanten und Büschel Fischadlerfedern im Haar. Ich bin Mrs. Yeverton Barry. Er schrieb mir einen anonymen Brief in verstellter Lehrlingsschrift, als mein Mann beim North Riding of Tipperary auf der Munster-Rundreise war. Unterzeichnet war er mit James Love Birch. Er sagte, er hätte vom Olymp herab meine unvergleichlichen Brüste gesehen, während ich bei einer Gala-Aufführung der La Cigale in einer Loge des Theatre Royal saß. Ich hätte ihn tief entflammt, sagte er. Er machte mir unpassende Anträge, mich am nächsten Donnerstag schlecht aufzuführen. Er bot mir an, mir per Post eine Dichtung von Monsieur Paul de Kock zu schicken, mit dem Titel »Das Mädchen mit den drei Korsetts«. Mir auch! In Kappe und Sil-Kaninmantel bis zur Nase eingemummelt, steigt Frau Bellingham aus ihrem Brougham und sieht forschend durch ein Schildpatt-Lorgnon, das sie aus ihrem großen Opossum-Muff nimmt. Ja, ich glaube, er ist dieselbe nicht einwandfreie Person. Er schloss meinen Wagenschlag vor Sir Thornton Stock an einem Tag, an dem Hagelwetter war, während der Kälteperiode im Februar 93, als sogar der Rost des Abzugskanals und das Stopfen in meiner Badewanne gefroren war. Dann schickte er ein Edelweiß, auf den Höhen mir zu Ehren gepflückt, wie er sagte. Ich ließ es von einem botanischen Experten untersuchen und erhielt die Nachricht, es handelte sich um eine im Lande gewachsene Kartoffelblüte, die aus einem Mistbeet der Musterfarm gestohlen sei. Schande über ihn! Haltet ihn fest! Hier sind die Handschellen! Er lobte fast überschwänglich meine unteren Extremitäten, meine schwellenden Waden in stramm sitzenden seidenen Strümpfen und eulogisierte glühend meine anderen, in kostbaren Spitzen verborgenen Schätze, welche er, wie er sagte, heraufbeschwören könnte. Er drängte mich, behauptete, er fühlte es als seine Mission im Leben, mich zu drängen, das eheliche Bett zu besudeln und so bald als möglich Ehebruch zu begehen. Mit mir auf! Ich bin die ehrenwerte Frau Mervyn Tallboys. In Amazonenkostüm, harter Hut, Reitstiefel und Hahnensporen, zinnoberroter Weste, rehfarbene Musketierhandschuhe mit geflochtener Raupe, lange aufgeschürzte Schleppe und Jagdpeitsche, mit der sie dauernd an den Schaft ihrer Stiefel schlägt. Weil er mich auf dem Poloplatz im Phoenix Park beim Wettspiel von All Ireland gegen Rest of Ireland gesehen hatte. Dieser plebejische Don Juan beobachtete mich von hinter einem Mietswagen und sandte mir in doppeltem Umschlag eine obszöne Fotografie, wie sie spät abends auf den Pariser Boulevards verkauft werden, deren Anblick jede Dame empört. Ich habe sie noch. Sie stellt eine teilweise nackte, schmächtige und liebliche Seniorita dar. Seine Frau, wie er mir feierlich versicherte, von ihm selbst aufgenommen, die sich unerlaubtem Verkehr mit einem muskulösen Torero, augenscheinlich ein roher Kerl, hingibt. Er forderte mich auf, dasselbe zu tun. einen schlechten Lebenswandel zu führen und mit Offizieren der Garnison zu sündigen. Er flehte mich an, seinen Brief in einer unaussprechlichen Weise zu beschmutzen, ihn zu züchtigen, wie er reichlich verdiente, ihn zu besteigen, auf ihm zu reiten und ihn auf die lasterhafteste Weise mit der Reitpeitsche zu schlagen. Mich auch! Mich auch! Jeder weiß doch, dass er ein Kokü ist. Schnell, die Hosen runter! Hierher! Schnell! Fertig! Es war so warmes Wetter. In Anbetracht des Umstandes, dass Leopold Blum ohne festen Wohnsitz ein bekannter Dynamitverbrecher, Falschmünzer, Bigamist, Hurenwirt, Kokü und eine öffentliche Gefahr für die Bürger von Dublin ist, und in Anbetracht dessen, dass in dieser geschworenen Sitzung der sehr ehrenwerte Sir Frederick Faulkner, Kriminalrichter von Dublin... Seine Gnaden Sir Frederick Faulkner, Kriminalrichter von Dublin, in Robe aus grauem Stein, erhebt sich steinbärtig. Er trägt in seinen Armen ein Regenschirmszepter. Von seiner Stirn starren starr die mosaischen Widderhörner. Ich will dem weißen Sklavenhandel ein Ende machen und Dublin von dieser grässlichen Pest befreien. Skandalös. Er soll jetzt von der Anklagebank, auf der er sitzt, Herr Untersheriff, in Gewahrsam in das Montjoy-Gefängnis abgeführt werden und dort so lange bleiben, wie es seiner Majestät gefällt. Und soll dann dort beim Halse gehängt werden, bis er tot ist. Dass alles so geschieht, dafür haftet ihr mir. Sonst gnade euch Gott. Führt ihn ab. Wer will Judas Ischariot hängen? H. Rumbold, Barbiermeister, in blutfarbenem Wams und Gerberschürze, einen Strick über der Schulter, besteigt den Block. Ein Totschläger und eine mit Nägeln versehene Keule stecken in seinem Gürtel. Grimmig reibt er die gierigen Hände mit Schlagringknöcheln. Habe Harry, Eure Majestät, dem Mersey-Terror gehängt. 5 Guineas die Schlagader. Hals oder nicht? Wartet! Halt! Eines darf ich zu dir sprechen. Du kennst mich. Sie sind mir vollkommen unbekannt. Da ist die Bombe. Höllenmaschine mit Zeitzünder. Nein. Schweinsfötchen. Ich war bei einer Beerdigung. Lindner! Verfolgung. Verewigung des Nationalhasses unter den Nationen. Welches ist denn Ihre Nation, wenn ich fragen darf? Irland. Ich wurde hier geboren. Irland. Und ich gehöre zu einer Rasse, die gehasst und verfolgt wird. Dann werde ich mit Gewalt dagegen wie Männer. Aber das hat ja keinen Zweck. Gewalt, Hass, Geschichte und so weiter. Das ist kein Leben für Männer und Frauen. Beschimpfung und Hass. Und jeder weiß doch, dass es das gerade Gegenteil von dem ist, was wirkliches Leben ist. Was? Liebe. Ich meine das Gegenteil von Hass. Mendelssohn war Jude und Karl Marx und Mercadante und Spinoza. Und der Erlöser war Jude. Und sein Vater war auch einer. Er hatte keinen Vater. Nun, sein Onkel war Jude. Christus war Jude. Ich schlage dem verdammten Juden den Schädel ein, weil er den heiligen Namen missbraucht. Kreuzigen tue ich ihn ganz gewiss. Halt! Halt! Wo ist er? Ich schlag den Kerl tot. Verfluchte Schweinerei. Halt, Bürger! Habe ich ihn totgeschmissen oder was sonst? Hinter ihm her! Hinter ihm her! Und dann sehen sie, wie der Wagen, in dem er steht, gen Himmel fährt. Und sie sehen ihn in dem Wagen, umgeben von dem Glanz der Helligkeit, und er strahlt wie die Sonne. Hell ist er wie der Mond und so schrecklich, dass sie vor Angst nicht wagen, zu ihm aufzublicken. Und eine Stimme klingt aus dem Himmel und ruft: Elias, Elias. Und er antwortet mit einem lauten Schrei: Abba, Adonai. Und sie sehen ihn, ihn selbst, Ben Blum Elias, wie er inmitten von Wolken von Engeln in einem Winkel von 45 Grad in die strahlende Helligkeit aufstieg, als würde er mit der Schaufel hinaufgeworfen. Siebente Station. Blum kehrt zur Erde zurück, in eine Hurengasse zu Dublin. Aber seine Irrfahrt ist noch nicht zu Ende. In einer zweiten Phantasmagorie erlebt er seinen Triumph, seine Krönung, seine Herrschaft, seinen Sturz, seine psychiatrische Untersuchung, Steinigung und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Eine junge Hure in saphirfarbenem Kleid, 3 Bronzeschnallen als Verschluss, ein schmales Samtband um den Hals, nickt Blum zu, trippelt die Stufen vor dem Bordell herunter und redet ihn an. Suchen Sie jemanden? Ist das Mo Mäuschen heute Abend kitzlig? Sie beißt ihm leicht ins Ohr mit kleinen goldgefleckten Zähnen, haucht ihn an mit süßlich ekelhaftem Knoblauchatem. Bist du ein dappliger Mädchen? Nur keine verdammte Angst. Ich bin Engländerin. Hast du einen Glimmstängel da? Rauche selten, Liebe. Der Mund kann ja auch zu was Besserem gebraucht werden, als so einen zylindrischen Giftstängel zu halten. Los, halt mal eine Wahlrede drüber. Die junge Hure verschwindet kichernd. Blum erscheint auf einem Balkon, in der Tracht und mit der Kette eines Ratsherrn. Wähler von R&K, Imske, Rotunda, Mountjoy und Norsemer zu Fluss. Das ist Zukunftsmusik. Das ist mein Programm. Ein neunmaliges Hoch auf unsere zukünftigen ersten Beamten. Die Aurora Borealis des Fackelzuges springt auf. Mehrere wohlbekannte Abgeordnete, City-Magnaten und vollberechtigte Bürger schütteln Blum die Hand und beglückwünschen ihn. Der arme Mann stirbt vor Hunger, während unsere Reiche ihre Gebirgshirsche fettfüttern. Oder Bauern und Rebhühner schießen in ihre blinden Pomp von Geld und Macht. Aber ihre Herrschaft ist für immer vorüber. Für immer vorüber. Der verstorbene Bürgermeister Harrington erhebt sich. Die Rede des Alderman Leopold Blum soll auf Kosten der Steuerzahler gedruckt werden. Das Haus, in dem er geboren wurde, soll mit einer Gedenktafel geziert und die Straße in der Nähe der Cork Street, die bisher Cowparlor hieß, soll von nun an Boulevard Blum heißen. Knaben der Highschool hängen an den Laternenpfählen, Telegrafenstangen, sitzen auf Fensterbänken, Kranzgesimsen, Dachrinnen, Schornsteinen, Geländern, Wasserspeiern, Flöten und Schreien. Eine Kapelle von Trommlern und Pfeifern ist in der Ferne zu hören. Der Vortrupp des Zuges erscheint, angeführt vom City-Marschall in einem Schachbrett-Wappenrock, dem Herold und dem Ulster-Wappenkönig. Auf sie folgt der sehr ehrenwerte Oberbürgermeister von Dublin, der Oberbürgermeister von Cork, der Bischof von Dorn und Connor, der Oberrabbi, der Führer der Baptisten, der Ehrensekretär der Gesellschaft der Freunde. Vier Hornisten zu Fuß blasen ein Signal. Unter einem Triumphbogen erscheint Blum, barhäuptig, in karminrotem Mantel, der mit Hermelin besetzt ist. Er sitzt auf einem schneeweißen Pferd mit langem, rotem, wehendem Schwanz. Wilde Begeisterung. Die Damen werfen Rosenblätter von den Balkonen. Die Luft duftet von Essenzen. Die Männer schreien. Blums Pagen laufen durch die Menge mit Weißdorn und Stechginsterzweigen. Gott allmächtiger, das ist Blum, sieht kaum aus wie 31. Das ist nun der berühmte Blum, der größte Reformator der Welt. Hüter! Ist er nicht einfach wundervoll? Was der Mann nicht schon alles gesehen hat. Und getan. Ein klassisches Gesicht, er hat eine Denkerstirn. Seht euren unbestrittenen Kaiserpräsidenten und Königvorsitzenden, den erlauchtesten und mächtigsten und allgewaltigen Herrscher dieses Reiches. Gott erhalte Leopold den Ersten. Gott erhalte Leopold den Ersten. Wollt ihr nach eurer Gewalt Gesetz und Gnade walten lassen in all euren Urteilen in Irland und den dazugehörigen Gebieten? So wahr mir Gott helfe, ich verspreche, dies alles zu tun. Gaudium magnum annuntio vobis habemus carnificem. Leopold, Patrick, Andreas, David, Georg, so seiest du nun gesalbt. Blum legt einen Mantel aus Goldtuch um und steckt einen Rubinring an seinen Finger. Er steigt die Stufen hinauf und bleibt auf dem Schicksalsstein stehen. Die Peers als Vertreter setzen zur selben Zeit ihre 28 Kronen auf. Freudenglocken läuten in der Christkirche, in der St. Petris und der Georgskirche. Die Peers huldigen nacheinander, indem sie vortreten und das Knie beugen. Blum hebt die rechte Hand, auf der der Koh-i-Noor funkelt, sein Renaviert. Augenblickliches Schweigen. Drahtlose interkontinentale und interplanetare Sender werden aufgestellt, um Botschaft zu empfangen. Die Urkunde, dass er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt ist, wird ihm überreicht. Die Schlüssel von Dublin, die kreuzweise auf einem karminroten Kissen liegen, werden ihm gebracht. Er zeigt allen, dass er grüne Socken trägt. Ihr verdient es, euer Gnaden. Ihr seid ein Ruhm unseres Landes. Ja, das seid ihr. So einen Mann braucht Irland. Meine geliebten Untertanen, eine neue Ära dämmert herauf. Ich, Blum, sage euch der Wahrheit gemäß, dass sie schon greifbar ist. Ja, auf das Wort eines Blum. Bald sollt ihr einziehen in die goldene Stadt, die entstehen wird. Das heißt, in das neue Blumusalem. in der Nova Hibernia der Zukunft. Blums Leibwache verteilt Gründonnerstagmünzen, Erinnerungsmedaillen, Brot und Fische, Abzeichen für Temperenzler, teure Henry-Clay-Zigarren, Knochen für Suppe, Gummipräservativs in versiegelten Umschlägen, die mit Goldfäden zugebunden sind, Theaterbillets, Zeitkarten für Tramlinien, billige Nachdrucke der 12 schlechtesten Bücher der Welt. Ein allgemeines Durcheinander und Drängen. Frauen drängen nach vorn, wollen den Saum von Blums Rock berühren. Eine Blitzlichtaufnahme wird gemacht. Kleine Kinder und Säuglinge werden in die Höhe gehoben. Väterchen, Väterchen! Schüttelt einem blinden, jungen Mann die Hand. Du bist mir mehr als ein Bruder. Legt seine Arme einem alten Paar auf die Schulter. Liebe alte Freunde. Er schiebt Zwillinge in einem Kinderwagen. Rira, rutsch, wir fahren in der Kutsche. Er tröstet eine Witwe. Abwesenheit lässt das Herz jünger werden. Er küsst die Wunden eines gelähmten Veteranen. Ehrenvolle Wunden. Er gibt einem Bettler seinen Mantel. Bitte nimm ihn. Möge Gott ihn segnen. Dies ist ja wirklich ein Fest. Sie nennen es Fest. Ich nenne es Sakrament. Ich erstrebe die Reform der städtischen Moral und die reinen 10 Gebote. Neue Welten für Alte. Vereinigung aller Juden, Moslem und Heiden. 3 Morgenland und 1 Kuh für alle Kinder der Natur. Alle Parks Tag und Nacht für das Publikum geöffnet. Elektrische Geschirrreiniger. Tuberkulose, Schwachsinn, Krieg und Bettelei müssen jetzt aufhören. Allgemeine Amnestie. Jede Woche Karneval mit Maskenfreiheit. Extra Geld für alle. Esperanto, die allgemeine Bruderschaft. Freigeld, freie Liebe und freie Laienkirchen in einem freien Laienstaat. Mit Christen und Antiblumiten. Der Mann mit Namen Blum kommt aus den Eingeweihten der Hölle. Eine Schande ist er für die Christen. Ein teuflischer Libertin von frühester Kindheit an hat dieser stinkende Bock frühreife Zeichen infantiler Ausschweifung gezeigt, welche an die Städte der Ebene erinnern, und zwar mit einem liederlichen alten Weib. Dieser gemeine Hypokrit ist in Infamie verhärtet, ist der weiße Stier, der in der Apokalypse erwähnt wird. Der Scheiterhaufen und der Kessel mit kochendem Öl sind für ihn Caliban. Mutter Grogan wirft ihren Stiefel nach Blum. Mehrere Ladeninhaber der oberen und unteren Dorset Street werfen mit Gegenständen von geringem oder keinem Wert, mit Schinkenknochen, Dosen mit kondensierter Milch, unverkäuflichem Kohl, verschimmeltem Brot, Schafsschwänzen, ranzigem Speck. Dies ist Midsommernarrheit. Wieder ein scheußlicher Scherz. Beim Himmel, ich bin so unschuldig wie frisch gefallener Schnee. Landsleute, ich fordere meinen alten Freund Dr. Malachi Mulligan, Spezialist für Geschlechtskrankheiten, auf, über mich ein ärztliches Zeugnis abzugeben. Dr. Blum ist bisexuell anormal. Er ist kürzlich aus Dr. Östers Privatklinik für Geisteskranke entsprungen. Als uneheliches Kind geboren ist erbliche Epilepsie als Folge ungezügelter Wollust vorhanden. Spuren von Elephantiasis sind bei seinen Vorfahren entdeckt worden. Es sind ausgesprochene Symptome von chronischem Exhibitionismus vorhanden. Ambidexterität ist ebenfalls latent. Er ist vorzeitig kahl geworden durch Selbstbefleckung, infolgedessen pervers idealistisch, ein reuiger Wüstling und hat Metallzähne. Infolge eines Familienkomplexes hat er augenblicklich sein Gedächtnis verloren und ich glaube, dass gegen ihn mehr gesündigt wird, als er sündigt. Ich habe eine pervaginale Untersuchung vorgenommen unter Anwendung der Normalsäure 5427 auf After-, Achsel-, Brust- und Schamhaar erkläre ich, dass er Virgo intacta ist. Im Interesse der kommenden Generationen mache ich den Vorschlag, die affizierten Teile im Nationalmuseum für Teratologie in Spiritus aufzubewahren. Professor Blum ist ein herrliches Exemplar des neuen Mannes. Seine moralische Natur ist einfach und liebenswürdig. Viele haben ihn als lieben Mann, als lieben Menschen kennengelernt. Im Ganzen ist er ein ziemlich seltsamer Bursche, blöde, wenn auch nicht schwachsinnig im medizinischen Sinne. Er ist fast vollkommen abstinent und ich kann versichern, dass er auf Stroh schläft und streng spartanische Nahrung zu sich nimmt, kalte getrocknete Krämererbsen. Winter und Sommer trägt er ein Haarhemd und geißelt sich jeden Sonnabend. Blum bedeckt sein linkes Auge mit seinem linken Ohr, geht durch mehrere Mauern, isst 12 Dutzend Austern mit Schalen, dreht jeden Fuß gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen, gebietet der Flut umzukehren, verdunkelt die Sonne dadurch, dass er seinen kleinen Finger ausstreckt. Blum ist ein Narr. Was tatest du in dem Viehstall hinter Kilbarak? Und unter der Belly Bridge? Und in der Teufelschlucht? Lasst meine Vergangenheit ruhen. Verdimmst ihn! Und sie sollen ihn steinigen und mit Schmutz bewerfen. Ja, alle von Agendat, Netheim und von Mitzrayim, dem Lande des Ham. Alle werfen weiche Pantomimensteine auf Blum. Viele bona fide Reisende und herrenlose Hunde nähern sich ihm und beschmutzen ihn. Bruder Bass kleidet Blum in ein gelbes Gewand mit Stickerei aus gemalten Flammen und setzt ihm einen hohen spitzen Hut auf. Er legt ihm einen Sack mit Pulver um den Hals, übergibt ihn der Zivilgewalt und bittet, dass man ihm seine Schuld vergebe. Leutnant Myers von der Dubliner Feuerwehr zündet auf allgemeines Drängen Blum an. Gott sei Lob und Dank. Weinet nicht um mich, o Töchter Irlands. Blum steht zufrieden inmitten Phönixflammen. Er zeigt Dubliner Reportern Brandwunden. Die Töchter Irlands in schwarzen Gewändern mit großen Gebetbüchern und langen brennenden Kerzen in den Händen knien nieder und beten. Ein Chor von 600 Stimmen singt den Alleluja-Chor, den Josef Glynn auf der Orgel begleitet. Blum wird stumm, schrumpft zusammen, ist karbonisiert. Achte Station. Vor dem Bordell der Bella Cohen zu Dublin erblickt Leopold Blum zum zweiten Mal die Erscheinung seiner Frau Molly. Keiner der beiden Eheleute hört, was der andere sagt. Sie sprechen über die Liebe. Auf der Treppe des Bordells sitzt Blum, brütend. Mann und Frau. Die junge Hure steht neben ihm unter der Tür. Was ist sie? Du bist ein alter Schwätzer. Mann und Frau, Liebe. Was ist sie? Ein Stopfen und eine Flasche. Links im Hintergrund taucht Molly Blum auf. Sie spricht mit sich selbst. Hoffentlich hält er sich von den Medizinern fern. Die bringen ihn noch so weit, dass er glaubt, er wäre wieder jung. Kommt um 4 Uhr morgens nach Hause. Wie alles, was er Vater und mir sagte, was er tun wollte. Aber ich habe ihn durchschaut. Die herrlichen Orte nannte er mir, wo wir die Flitterwochen verbringen könnten. Venedig beim Mondschein mit den Gondeln und der Comer See. Er hatte ein Bild, das er aus einer Zeitung ausgeschnitten hatte. Und Mandolinen und Laternen. Oh, wie herrlich, sagte ich. Was ich nur immer wollte, wollte er sofort. Wenn nicht noch früher. Bist du erst mein Mann, musst du feste dran. Er sollte einen Orden aus Leder mit einem Kittrand drum bekommen für alles, was er sich ausdenkt. Und jetzt? Lässt er einen den ganzen Tag hier allein? Mein Rock war das Kissen für ihr Haar. Meine Hand unter ihrem Nacken. Oh Wunder. Salbenkühlweich berührte mich ihre Hand, liebkoste. Ihre Augen auf mir wandten sich nicht ab. Ich liebe Blumen. Ich möchte die ganze Wohnung schwimmen in Rosen. Gott im Himmel, nichts ist so schön wie die Natur. Die wilden Gebirge, dann das Meer und die jagenden Wogen. Selbst aus den Gräbern Schlüsselblumen und Veilchen. Das ist Natur. Ich pfeife auf all die Weisheit derer, die sagen, es gibt keinen Gott. Oft frage ich ihn, warum schaffen die denn nicht mal was? Sie können ebenso gut versuchen, die Sonne morgens im Aufgehen zu hindern. Die Sonne scheint für dich, sagte er, an dem Tag, als wir zwischen den Alpenrosen lagen. An diesem Tag brachte ich ihn dazu, mir einen Heiratsantrag zu machen. Zuerst gab ich ihm den Bissen Streukuchen aus meinem Munde. Es war damals ein Schaltjahr, wie jetzt, vor 16 Jahren. Entzückt lag ich über ihr. Volle, weite, geöffnete Lippen, küsste ihren Mund. Sanft schob sie mir den warmen, gekauten Sandkuchen in den Mund. Widerliche Masse hatte ihr Mund mit Speichel sauersüß gekaut. Freude, ich aß es. Freude. Junges Leben, das gaben mir ihre aufgeworfenen Lippen. Weiche, warme, klebende, gummigallertige Lippen. Oh, den schrecklichen, tiefliegenden, reißenden Strom. Oh, und das Meer, das oft feuerrot ist. Und die herrlichen Sonnenuntergänge und die Feigenbäume in den Alameda-Garten. Ja, und all die seltsamen Gassen und rosaroten, blauen und gelben Häuser. Und die Rosengärten an Jasmin und Geranien, an Kakteen und Gibraltar, als ich noch ein Mädchen war, wo ich eine Blume der Berge war. Gott sei Dank, ja. Als ich mir die Rose ins Haar steckte, wie die andalusischen Mädchen es immer taten. Oder soll ich eine rote tragen? Ja. Und wie er mich unter der maurischen Mauer küsste. Und da dachte ich, er so gut wie ein anderer. Und dann bat ich ihn mit den Augen, mich noch einmal zu fragen. Ja. Blumen waren ihre Augen, nämlich willige Augen. Und dann bat er mich, ob ich wollte Ja zu sagen. Meine Gebirgsblume. Und dann umschlang ihn meine Arme. Ja, ich zog ihn herab zu mir, dass er meine duftenden Brüste fühlte. Volle Frauenbrüste in ihrer Bluse aus Nonnenschleier, stramme, aufrecht stehende Brustwarzen. Wild lag ich auf ihr, küsste sie. Augen, ihre Lippen, ihren gestrafften Nacken, ihre jagenden Pulse. Und ganz wild schlug ihm das Herz. Und ja, ich sagte ja, ich will ja. Heiß züngelte ich sie, sie küsste mich, ich wurde geküsst. Ganz Hingebung fuhr sie mir wild durchs Haar, küsste, sie küsste mich, mich und ich jetzt. Lass mich, verdammte Hure, doch nicht so lange warten. Ach, ich bin unausstehlich. Du bist ein notwendiges Übel. Woher bist du? Aus London? Hawks Norton, wo die Schweine mit den Schwänzen grunzen. Sag mal, hast du Geld für einen kleinen Stich? 10 Schilling, kommst du mit herein? Jemand würde sehr eifersüchtig sein, wenn sie das wüsste. Das grünäugige Ungeheuer. Och, du weißt, wie schwer es ist, das braucht dir ja nicht zu sagen. Was das Auge nicht sieht, darüber kann sich das Herz nicht grämen. Komm. Neunte Station. Leopold Blum lässt sich in das Bordell locken, wo er Stephen Dedalus wiederfindet. Während das elektrische Klavier einen wilden Walzer anschlägt, erscheint Stephens Mutter. Verzweifelt vor Angst und Wut versucht der Sohn, ihren Geist zu bannen. Eine Lampe wird zerschlagen. Blum und Stephen suchen das Weite. Zögernd inmitten von Duft, Musik, Versuchung bleibt Blum auf der Schwelle zum Haus der Bellacone stehen. Die junge Hure lockt ihn durch den Duft ihrer Achselhöhlen, ihrer lasterhaften angemalten Augen, das Rascheln ihres Kleides, in dessen weiten Falten der Löwenduft aller männlichen Tiere hängt, die sie besessen haben. Upsa, fall nur nicht die Treppe rauf. Sie schreitet über die Schwelle, wendet sich um, streckt die Hände aus, zieht ihn hinein. Er hopst über die Schwelle. An dem Geweihständer in der Halle hängt Stephens Regenmantel. Ein Schirm aus malvenfarbenem Seidenpapier dämpft das Licht des Leuchters. Eine Motte fliegt um das Licht, stößt dagegen, fliegt fort. Die Wände sind mit einer Tapete mit Eibenzweigen und Lichtungen tapeziert. Im Salon entfaltet sich vor dem Feuerrost ein Schirm aus Pfauenfedern. Stephen kauert mit gekreuzten Beinen auf dem verfilzten Haar des Herdteppichs. Eine knochendürre, bleiche Hure im Matrosenkleid, Hirschlederhandschuhe, die ein korallenrotes Armband freilassen, hat eine Kettenbörse in der Hand, sitzt auf dem Tischrand, baumelt mit den Beinen und besieht sich in dem Spiegel mit Goldrahmen über dem Kamin. Ein Senkelstift ihrer Korsettschnur guckt nachlässig unter dem Jackett hervor. Da bin ich. Ich will tanzen, tanzen. Wer hat 2 Pennies? Hier. Los! Sie wirft 2 Pennies in den Schlitz. Goldene, rote und violette Lichter leuchten auf. Die Walze dreht sich rasselnd in langsamem Walzertakt. Tanzen, tanzen, keine Lust. Wer tanzt? Während die Lichter wechseln, spielt das Pianola im Walzertakt. Stephen wirft seinen Eschenstock auf den Tisch und fasst so um die Taille. Die anderen Huren schieben den Tisch gegen den Kamin. Stephen fasst Sue mit übertriebener Grazie und tanzt mit ihr durchs Zimmer. Ihr Ärmel fällt von lieblichen Armen, zeigt eine weiße Fleischblume, die vom Impfen herrührt. Blum steht abseits. Stärker dröhnt jetzt die Musik. Stephen und Sue drehen sich unbehindert. Die Lichter wechseln wieder, erlöschen. Gold, rosa, violett. Sue und Stephen drehen sich wilder. In loserem Schwung, müde arabeskierend, weben sie ein Muster auf den Boden, verbeugen sich, drehen sich ganz schwindelig. Ich bin schwindelig. Passe! Stephen schnappt seinen Eschenstock vom Tisch und führt den Tanz. Alle drehen sich, wirbeln, walzen, wirbeln. Blum, Bella, Kitty, Lynch, Florin, Sue, tolle Weiber. Eng umschlungen, schnell, schneller, wildes Schnaufen, Schimmer, Blick, Torkeln, Taumel, schießen sie schwerfällig vorbei. Bum, bum. Bravo! Onkel! Turmtanz! Stephens Mutter, abgemagert, steigt steif in die Höhe durch den Fußboden, in Lepragrau, mit einem Kranz verwelkter Orangenblüten und zerrissenem Brautschleier. Ihr Gesicht ist zerfressen und nasenlos, grün von Graberde. Ihr Haar ist spärlich und dünn. Sie heftet ihre blau gerenderten, hohlen Augenlöcher auf Stephen und öffnet den zahnlosen Mund, spricht ein stilles Wort. Ich war einmal schön. Ich bin tot. Lemure, wer bist du? Welches Teufelswerk ist das? Die Mutter kommt näher, atmet ihn leicht an mit ihrem nach nasser Asche riechenden Atem. Dadurch müssen alle Steffen, mehr Frauen als Männer auf der Welt, auch du, die Zeit kommt. Sie sagten, ich hätte dich umgebracht, Mutter. Er beleidigte dein Andenken. Der Krebs tat es, ich nicht. Schicksal. Aus ihrem Mundwinkel tropft ein Faden grüner Galle. Du sangst mir das Lied. Der Liebe bitteres Geheimnis. Sage mir das Wort, Mutter, wenn du es jetzt weißt. Das Wort, das alle Menschen kennen. Wer hatte Mitleid mit dir, als du traurig warst unter den Fremden? Gebet ist allmächtig. Gebet für die leidenden Seelen und 40-tägiger Ablass. Ich bete für dich in meiner anderen Welt. Sage Dili, sie soll dir jeden Abend den gekochten Reis fertig machen, nach deiner Gehirnarbeit. Jahre und Jahre liebte ich dich, oh mein Sohn, mein Erstgeborener, als du in meinem Leibe lagst. Sieh mal, Steffen, er ist ganz blass. Schwindlig. Bereue, oh, das Feuer der Hölle. Der Leichenfresser, roher Kopf und blutige Knochen. Ihr Gesicht kommt näher, näher und näher. Sie atmet Aschenatem. Hüte dich. Sie hebt langsam ihren geschwärzten, verdorrten rechten Arm auf Steffens Brust, streckt die Finger aus. Hüte dich, Gottes Hand. Eine grüne Krabbe mit bösen roten Augen greift mit tief fletschenden Scheren in Steffens Herz. Steffen von Wut gepackt. Seine Gesichtszüge verzerren sich, werden grau und alt. Was ist denn los? Hallo. Par exemple. Nun, Serviam. Gebt ihm ein bisschen kaltes Wasser. O heiliges Herz, Jesu, sei ihm gnädig. Rette ihn vor der Hölle. O göttliches, heiliges Herz. Nein, nein, nein. Zerbrecht meinen Geist, wenn ihr könnt. Ich bringe euch alle in Schwung. Sei Steffen gnädig, o Herr, um meinetwillen. Unaussprechlich war meine Angst, als ich mit Liebe, Kummer und Todesangst auf dem Kalvarienberg starb. Ich schlage zu! Mit beiden Händen hebt er seinen Eschenstock und zerschlägt den Leuchter. Der zeitfahle, erlöschende Flamme springt auf und in der jetzt folgenden Dunkelheit stürzt der ganze Raum zusammen, zerschmettertes Glas und zusammenstürzendes Mauerwerk. Halt! Kein Amoklauf! Polizei! Polizei! Halten Sie! Steffen lässt seinen Eschenstock fallen, wirft Kopf und Arme nach hinten, starrt, tritt mit den Füßen auf und flieht aus dem Zimmer an den Huren vorbei nach der Tür. Die beiden Huren rennen ihm nach. Und wer bezahlt die Lampe? Hey, Blum, du warst mit ihm zusammen. Meine Lampe ist kaputt. Welche Lampe? Na ja, wer bezahlt das nun? Du bist Zeuge. 10 Schilling. Ich 10 Schilling? Hast du dir noch nicht genug ausgenommen, ausgeschlossen? Ich gehe. Ich brauche Gebetsloch. Er eilt hinaus durch den Flur. Auf der Türschwelle stehen dicht gedrängt die Huren, rechts, wo der Nebel gewichen ist. Es ist Blum. Halt du euch! Halt in der Ecke! Halt! Halt! Halt! Halt! Zehnte und letzte Station. Mitternacht ist vorbei. Steffen Daedalus verliert in geraufter Menge das Gleichgewicht und bleibt in der Gosse liegen, bewacht an Vaterstadt von Blum. Eine letzte Erscheinung. Blums toter Sohn Rudi zieht im Morgengrauen vorbei. An der Ecke der Biber Street bleiben Blum und Steffen keuchend stehen, dicht vor dem lärmenden, streitenden Knäuel, eine Menge, die nicht weiß, worum sich's handelt. Allgemeines Gekeife. Hier ist wohl was los. Was denn eigentlich? Kommen Sie jetzt, Herr Daedalus. Gehen wir schnell weg. Was? Warum sollte ich nicht mit jedem menschlichen Wesen, das aufrecht auf dieser abgeplatteten Orange steht, reden? Ohne Angst rede ich mit jedem, wenn ich nur seine Augen sehe. Nur nicht die Balance verliere. Ja, bewahren Sie die Ihre. Steffen torkelt, bricht zusammen, fällt bewusstlos hin. Er liegt auf der Erde ausgestreckt, das Gesicht nach oben, der Hut rollt zur Mauer. Blum hinterher und hebt ihn auf. Schwefelfeuer springt auf, Glocken läuten. Raubvögel kommen vom Meer, fliegen auf aus Sümpfen, schießen hernieder aus Horsten, schweben schreiend. Die Mitternachtssonne ist verdunkelt, die Erde bebt. Lachende Hexen in roten, kurzen Hemden reiten auf Besenstielen durch die Luft. Es regnet Drachenzähne. Was ist hier los? Wie heißt der? Wenn Sie mir einen Augenblick helfen wollen, Herr Wachtmeister. Name und Adresse. Simon Daedalus Sohn. Ein bisschen voll. Sorge doch dafür, dass die Polizisten diese Bummels auseinandertreiben. Na, was gafft ihr denn? Weitergehen. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank. Wir wollen doch keinen Skandal, verstehen Sie? Ihr Vater ist ein bekannter, sehr angesehener Bürger. Mal so ein bisschen Kinderkrankheiten, Sie verstehen wohl. Ganz gut, Herr. Ist schon alles in Ordnung, Herr. Guten Abend, Leute. Guten Abend, Herr. Nacht. Blum hat Steffens Hut und seinen Eschenstock in der Hand. Unentschlossen steht er da. Dann beugt er sich zu ihm herab und rüttelt ihn an der Schulter. Eh. Ho. Herr Daedalus. Den Namen, wenn man ruft. Somnambule. Steffen. Steffen. Wer? Schwarzer Panther-Vampir. Wer fährt Fergus jetzt und durchdringt Waldes gewobenen Schatten? Poesie, gut erzogen. Schade. Irgendwie verletzt ist er nicht. Was? Schatten. Die Wälder. Weiße Brust, trübe. Gesicht erinnert mich an seine arme Mutter. Im schattigen Wald, tiefe weiße Brust. Ferguson, glaube, hörte ich. Ein Mädchen, irgendein Mädchen. Das Beste, das ihm passieren könnte. Höre, dass ich immer begrüßen, immer verderben, niemals enthüllen will irgendeinen Teil oder Teile, Kunst oder Künste. Im rauen Sand des Meeres, eine Kabellänge vom Strande, wo die Flut ebbt und flutet. Schweigend, gedankenvoll, hält er wachsame Wacht, die Finger an den Lippen, in der Haltung eines geheimen Meisters. Gegen die dunkle Mauer erscheint langsam eine Gestalt. Ein schöner 11-jähriger Knabe, ein Wechselbalg, entführt in der Tracht der Eatonboys mit Glasschuhen und kleinem Bronzehelm. Er hält ein Buch in der Hand. Er liest unhörbar von rechts nach links, lächelt, küsst die Seite. Rudi. Rudi sieht ohne zu sehen in Blums Augen und liest weiter, küsst und lächelt. Er hat ein zartes, malvenfarbenes Gesicht. An seinem Anzug hat er Diamanten und Rubinknöpfe. In der freien linken Hand hält er einen dünnen Elfenbeinstock mit violetter Schleife. Ein weißes Lämpchen guckt ihm aus der Westentasche.